Und herzlich willkommen zu Dropkick Drama Nummer 94. 94. Hallo Thomas. Bonjour Armbanduhr. Ja, wir oh Gott, ich kann nicht mehr sprechen. Ich bin jetzt über die Nacht mit dem Pay-Per-View bin ich jetzt verdummt. Was ist da denn bei euch los? Das war ein Motorrad. Oder so. Nimmst du im Garten auf oder was? Ich habe das Fenster offen. Ja, das ist ja ein Ding. Bei der Kälte? Ach, ist doch gar nicht so kalt. Ist mindestens minus 12 Grad. Nö. Nein, also wir haben uns während der Nacht beziehungsweise am... Was? Bei uns schneit es auch ein bisschen. Ja. Wir haben uns Over the Limit angeguckt, wir beide. Ja. Und die haben ja auch live davon berichtet. Nein, wir wollen jetzt davon berichten. Ja, ich war etwas enttäuscht. Ja, da warst du, glaube ich, nicht der Einzige. Also ich, in diesem Jahr war ich noch nie von einem WWE Pay-Per-View komplett überzeugt. Also ich weiß auch nicht, was es ist, aber... Aber das war ganz schlecht. Ja, ich fühlte mich teilweise, also ich fühlte mich insgesamt leicht unterhalten. Also ich habe mich nicht gelangweilt, aber es toll war es trotzdem nicht. Also gelangweilt habe ich mich auch nicht, aber ich habe mich auch viel geärgert. Ja. Also ich, meiner Meinung nach war das, also zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass es seit Dezember to Dismember einen schwächeren Pay-Per-View gegeben hat. Nun war der nicht so schlimm wie Dezember. Oh, Hell in a Cell, wobei der war wahrscheinlich sogar nochmal einen Ticken besser. Das war ja auch, ist ja auch schwierig, aber das war schon ziemlich, ziemlich schwach. Und das meiste, worüber die Leute auch sprechen, ist gar nicht ein Match, sondern eine Verletzung, die in einem Match passiert ist, aber da kommen wir ja dann noch zu. Ja, das hatte ich auch gelesen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie die passiert ist, aber das Match war auf jeden Fall schrecklich. Das kann ich dir dann nochmal erzählen, weil ich weiß das alles ganz genau. Gerne. Da bin ich ja vorbereitet. Ja, ich auch. Ich habe mir Notizen gemacht. Eine Seite. Aber wenn du nicht mal weißt, wie die wichtigste Verletzung an dem Abend passiert ist, dann... Ja, das wusste ich ja erst danach, Thomas. Ich habe ja ungespoilert geguckt. Ja, ich habe ja dann hinterher mir die Nachrichten angeguckt. Ja, ich auch. Außerdem habe ich ja aufmerksam geguckt. Naja, wollen wir mal gucken. Ja, es fängt an. Over the Limit 2010 nach dem Intro und so weiter. Dieses Entrance-Set war ganz schön gemacht mit diesem Tacho-Bildschirm. Ja, das Timing war ein bisschen blöd, ne? Mit natürlich, was? Natürlich, ja, da vor 10 Jahren der Unfall mit dem Owen Hart war. War das nicht sogar genau derselbe Tag? Und das war ja damals der Pay-Per-View Over the Edge. Also da hätte man sich vielleicht auch ein bisschen einen anderen Titel überlegen sollen. Ja, das wusste ich jetzt nicht. Das, naja. Naja. In der WWE, die Leute in der WWE scheinen das auch vergessen zu haben. Ja, muss wohl. Over the Limit 2010, Entrance Set, Pyro und so weiter. Und dann fängt das an mit dem IC Championship Match. Wir hatten ja schon drüber geredet, was denn der Opener sein könnte. Das Match hatten wir auch das genannt. Das hatte ich ja zum Glück richtig getippt. Mit dem Nein, das haben wir natürlich nicht mitgetippt. Ja, hatte ich getippt. Gibt schon mal einen ersten Punkt für mich. Nee, also das Tippspiel ist wieder korrekt ausgegangen. Und du hattest ja auf das Tag Team getippt und ich hatte auf dieses... Nee, das stimmt ja gar nicht. Schon mal richtig für mich. Nee, das ist Quatsch. Kofi Kingston gegen Champion Drew McIntyre, auf jeden Fall bis zu dem Abend, denn Kofi Kingston konnte sich den Titel holen. Ich habe keine Ahnung, warum man Drew McIntyre immer so schlecht aussehen lässt. Kofi gewinnt. Dieses Match hatte erstens zu wenig Zeit, es ging 6 Minuten 24. Zweitens war das irgendwie ein bisschen sehr einfach gestrickt und es fehlte so das gewisse etwas. Also das Publikum war auf jeden Fall bei diesem Match gar nicht mal so schlecht. Ja, und Drew McIntyre ärgert sich danach und dann gibt es noch einen Twist of Fate von Matt Hardy. Ja, das ist, das Match fand ich eigentlich dafür, dass es so kurz war, überraschend gut. Es war nicht schlecht, nein. Kurze Zeit, denke ich, haben sie das Beste draus gemacht. Das Publikum war auch absolut begeistert und stand voll hinter Kofi Kingston. Ja, an der Stelle noch später gab es einige Sachen, wo das Publikum nicht so ganz dabei war. Ja, das war verwunderlich. Später wurde das Publikum immer ruhiger und war immer weniger so bei der Sache dabei. Aber bei dem Match wollten die alle kräftig dabei sein. Der Drew McIntyre, der soll sich hinter den Kulissen sehr unbeliebt gemacht haben. Der soll wohl sehr anstrengend sein, wenn man mit dem zusammenarbeitet und sowohl bei den Managern als auch bei den anderen Wrestlern soll der sehr unbeliebt sein. Und das ist wohl auch der Grund, weshalb er sozusagen jetzt keinen Push mehr bekommt. Das hat ja angeblich mit seinem Push auch alles nicht so geklappt. Es ist ein bisschen verwunderlich, dass man ihm dann überhaupt den Titel nochmal so zurückgegeben hat und den nicht gleich Kofi im Turnier gegeben hat, aber wie auch immer. Jetzt hat Kofi Kingston den Titel und Drew McIntyre ist, das ist ja ganz klar, der hat dann ist ja nicht überrascht worden erst von Matt Hardy, sondern hat vorher noch in der Promo gesagt, er will, dass Teddy Long sofort rauskommt und das Match annulliert und er den Titel wieder zurückbekommt. Und dann kam ja erst Matt Hardy rein und auch nicht als Überraschung, sondern einfach so mit Auftrittsmusik ganz normal in Strafkleidern zum Ring gegangen, hat ihm Twist of Fate verpasst. Also Drew McIntyre ist jetzt offensichtlich sofort in die untere Midcard geschoben worden. Schade. Da scheint wohl dann auch keine längere Fehde zwischen ihm und Kofi Kingston zu geben. Ich bin mir nur noch nicht sicher, gegen wen jetzt Kofi Kingston um den IC-Titel kämpft. Ob das jetzt nochmal durch Ziggler geht oder wer da jetzt dann reinkommt. Christian? Ja, das ist ein bisschen blöd für WWE. Das macht er ja nicht so gern, wenn zwei Babyfaces. Ja, das stimmt. Dass der Christian erstmal wieder einen Heel-Turn macht, ne? Ja. Thomas, deine Bewertung zum Opener? Ich habe dem sogar 2,5 Sterne gegeben. Ich habe dem auch 2,5 Sterne gegeben. Ja. Okay, das zweite Match, R-Truth trifft auf Teddy Biasi und er brachte Virgil wieder mit. Ja, Virgil diesmal mit einer ganz komischen, mit einem ganz komischen Outfit, nämlich einen Anzug. Und unter dem Anzug hatte er aber so ein komisches Sportler-T-Shirt an. Das sah irgendwie sehr seltsam aus, auf jeden Fall besser als bei Raw, wo er ja so ein bisschen aussah, als wenn man ihn irgendwie direkt von der Straße geholt hätte und er hätte keine Zeit gehabt, sich umzuziehen. Ja, Virgil ist auch immer mal wieder so ein bisschen eingegriffen. Letztlich hat es nichts gebracht. R-Truth hat nach 7 Minuten und 46 gewonnen. Auch hier hatte ich wieder so ein bisschen das gleiche Gefühl wie beim Opener. Es war nur nicht schlecht. Es gab zu wenig Zeit. Das war übrigens überhaupt wieder das Problem. Das hat WWE ja fast immer, dass man das mit 8 Matches wieder zu viel auf der Karte hatte. Ja, zu kurz. Es fehlte das gewisse Etwas. Es war gar nicht schlecht. Aber, naja. Ja, es war, an vielen Stellen waren die Moves irgendwie nicht so ganz sauber durchgezogen. Man hatte auch den Eindruck, das hatte ich auch irgendwo gelesen, dass Ted DiBiase scheinbar irgendwie eine Verletzung am Anfang des Matches davongetragen hätte. Der Brian Alvarez meinte, an einer Stelle hätte R-Truth zugeschlagen und das sah aus, als wenn er ihn wirklich ziemlich hart getroffen hat. Vielleicht hat er da irgendwie einen kurzen Schlag abbekommen und deshalb waren die Moves von DiBiase nicht so sauber. Mhm. Bisschen verwunderlich ist vom Booking her, dass R-Truth jetzt ganz sauber Ted DiBiase gepinnt hat, weil ich hatte den Eindruck, dass Ted DiBiase irgendwie gepusht werden sollte. Mhm. Und das ist jetzt, weiß ich nicht, das ist ein bisschen komisch. Also ganz kurz mal. Ted DiBiase quasi gleich direkt zurück in die Midcard und R-Truth vielleicht sogar mal eine Chance hat, auch ein bisschen höher zu kommen. Vielleicht darf R-Truth sogar mal irgendwie in diesem Fatal Four-Wheeler um den Titel mitkämpfen im nächsten Pay-Per-View. Hast du die Bewertung vom Torch oder Observer oder so? Ja, ich glaube, die gibt mal ganz am Ende die Bewertung von dem Pro-Wrestling-Torch vom Observer. Den aktuellen Observer gibt es ja noch nicht. Und bei dem Live-Pay-Per-View schreibt Dave Meltzer die Sternewertung in der Regel noch nicht rein. Das kommt dann erst, wenn der nächste Observer rauskommt. Aber beim Pro-Wrestling-Torch stehen die Bewertungen von dem Wade Keller jetzt schon auf der Webseite. Die gebe ich dir aber gesammelt am Ende, weil ich jetzt in dem anderen Zimmer bin und noch ein bisschen am Bügeln und Tee trinken bin. Das ja, Tee habe ich auch wahrhaftig. Nimm mal zum Computer rüber rein. Ja, Tee habe ich heute auch wahrhaftig mal. Thomas, deine Wertung zum zweiten Match am Abend? 2 Sterne habe ich dem gegeben. Dem Match habe ich auch wieder 2,5 Sterne gegeben. Ja, und du hast übrigens noch eine Sache vergessen, sehe ich gerade in meinen Notizen. Vor dem Kampf gab es noch ein sehr eigentümliches Backstage-Segment mit der Straight Edge Society, wo CM Punk mit dem Spiegel vor ihm spricht und erklärt, warum er pur und rein ist. Und am Ende haben sich alle umarmt. Genau. Und alles war gut. Ein bisschen eigentümlich. Ja. Dritte Match, meiner Meinung nach Match of the Night. Match of the Abend. Ja. Ich bin irgendwie bei diesem Pay-Per-View unglaublich verdummt. Kann man das so sagen? Verdummt? Ja, klar kann man das sagen. Wenn du verdummt bist. Kann man das so sagen? Ganz ehrlich, kann man verdummt sagen? Ja, klar kann man das sagen, wenn man das nicht sagen kann. Das klingt sehr komisch. Ja, Hair vs. Straight Edge Pledge, Society Pledge, Match, CM Punk gegen CM Punk gegen Rey Mysterio. Ein Match, was mir rumherum mit allem drum und dran nach dem Match fantastisch gefallen hat. Also das Match an sich war schon mal recht gut. Es gab da zum Beispiel einen sehr guten Move, wo CM Punk den Rey, den gab es auch einige Male im Replay, über den Ring so geschlittert hat halt. Dass Rey da halt so rausfliegt. Und da stand ja dieser Friseurstuhl. Ja, und da ist der Rey genau gegen mit dem Kopf. Das sah sehr gut aus. Das sah brutal aus, aber es war wirklich ein schöner Move. Da hat er ziemlich laut geknallt. Das klang so, als ich weiß nicht, was da geknallt hat, ob das sein Kopf war, der da so. Oder die Hände, ich bin mir auch nicht sicher. Man kommt es nie genau sehen. Dass das schwere Teil da umgeflogen ist. Ja, ich weiß auch nicht, aber mit dem Kopf genau gegen oder mit den Händen, man konnte es nicht genau sehen. Das sah ziemlich brutal aus. Zuvor gab es eine Headscissor von Rey nach draußen, in der CM Punk recht stark gegen die Absperrung da geknallt ist. Und da hat er sich wohl eine ziemliche Wunde zugezogen, die immer mal wieder auf war. Und da gab es dann jetzt die Unterbrechung vom WWE-Arzt, der das natürlich erst wieder hier alles da fertig machen musste mit dem Blut, dass das ja auch ja kinderfrei und alles ist. Das störte etwas? Das störte sogar ziemlich, weil Pause. Weil der blutete ziemlich übel und der musste hinterher mit 13 solchen Teilen mussten sie auch diese Wunde schließen. Das sind ja jetzt wohl, glaube ich, nicht mehr normale Stiche, sondern wird ja mit irgendwie solchen so Klammern irgendwie, glaube ich, gemacht, dass er solche Wunden schließen. Und da mussten sie wohl nach dem Pay-Per-View ihm 13 solche Teile da reinsetzen. Also da war es schon ziemlich, ziemlich tief. Und diese Pause mit dem Arzt, die dauerte dann auch sehr lange. Das Publikum fing sogar schon an zu rufen, boring, boring. Ja. Und CM Punk war auch sichtbar genervt von dieser Pause. Hat danach dann das auch mal, hat danach recht gut reagiert und hat ziemlich schnell viele Attacken verpasst. Das Match dann wieder vernünftig in Fahrt zu bringen. Das hat er sehr gut gemacht. Ja, das war sehr gut. Ist richtig am Ende überraschend. Aber lassen wir kurz nochmal dazu eine Sache sagen. Es gibt ja Gerüchte, einige spekulieren ja, ob das jetzt wirklich eine echte Verletzung war oder ob mittlerweile so ist, dass die Wrestler trotzdem diese Blade-Jobs machen, also sich mit der Klinge aufschneiden. Und bei dem Match hier haben das auch einige gesagt, weil das doch jetzt absolut verdächtig ist, dass das genau die Stelle ist, die üblicherweise die Wrestler benutzen, um sich da eine Wunde zuzufügen. Das ist schon ein bisschen komisch. Ja, übrigens, überhaupt ist bei dem Pay-Per-View recht viel passiert. Hier jetzt das mit Blut, dann Orton mit seiner Verletzung. Im Main-Event gab es auch nochmal Blut, ist recht viel passiert. Ja, also vom Nachrichtenwert gab es einiges in dem Pay-Per-View. Von den Kämpfen war es halt leider nicht so gut. Nicht wirklich. Ja, überraschend. Rey Mysterio hat am Ende den 619 gezeigt, wollte dann diesen Splash nachsetzen, ging daneben und Punk hat dann Cover gezeigt, 2-Count, und Rey hat den danach so eingerollt. Und ja, das war dann der 3-Count, der Sieg für Rey Mysterio. Ja. Der wurde dann erstmal von der Straight Edge Society und diesem Kapuzenmann, man weiß noch immer nicht, wer das ist, fertig gemacht. Dann kam Kane. Warum Kane? Keine Ahnung, man weiß ja nicht. Mark Henry kam Cena zu Hilfe, warum soll Kane das auch nicht dürfen hier? Zu Hilfe und... Das, der mit in die Feder angreift, ne? Das ist ja das Schlimme. Ja. CM Punk wurde dann an das Seil festgekettet mit Handschellen. Und es blutete wieder recht stark. Also das war wirklich ein ekliges Bild, wie er dann die Haare abbekam von Rey und gleichzeitig recht stark blutete. Das war richtig schön. Ich habe mich richtig gefreut, mal wieder da Blut zu sehen. Ja, du bist ja sowieso ein bisschen Blut drin. Ja, hast du gestern schon gesagt. Macht nichts. Das war ein fantastisches Bild. Wieder dieses Blut runterran und Haare ab. Das sieht nicht so schön aus. Die Crouch meinte dann noch shave his chest. Was ist das denn? Die Deutschen im Publikum, die Krauts? Oder wen meinst du? Das Publikum. Ach so, das Publikum. Ja, sag das doch. Was meinte das Publikum denn? Chantete dann noch shave his chest. Was macht das chantete? Ja, ja. Was ist das denn? Ach, das rief. Ach so, es gab einen Sprechchor. Ja, jetzt habe ich das verstanden. Du sprichst ja auch eine komische Sprache. Ja, man nennt das Englisch, es ist eine Umgangssprache, die man sehr oft benutzt, eine Weltsprache sozusagen. Das war ein bisschen seltsam jetzt, weil angeblich ja die Fehde zwischen CM Punk und Rey Mysterio noch weitergehen soll und normalerweise hat man ja so eine Sache mit dem Haarabschneiden am Ende einer Fehde und nicht mittendrin. Das ist ein bisschen komisch. Gleichzeitig ist es aber wohl auch so, dass wir hatten ja mal darüber gesprochen, dass Rey Mysterio eventuell seinen Vertrag nicht verlängert und er eigentlich relativ unzufrieden ist. Und das hat sich ja dann erledigt und er hat ja seinen Vertrag unterschrieben. Und unter anderem hat er wohl auch in seinem Vertrag jetzt eine entsprechende Klausel oder eine Vereinbarung mit drin, dass er öfter mal eine Chance hat, eine Pause zu machen. Und unter anderem wurde gesagt, dass er jetzt wahrscheinlich dann am Dienstag wohl nochmal bei den Smackdown-Tapings dabei ist und dann wahrscheinlich erstmal wieder eine Pause hat, vielleicht 4 Wochen oder so. Und das ist natürlich ein bisschen komisch. Und ich habe jetzt die Befürchtung, dass dann diese Fehde zwischen CM Punk und Rey Mysterio für 4 Wochen unterbrochen wird und dann stattdessen irgendwie CM Punk und Kane eine Fehde machen, was ja, was ich überhaupt nicht sehen will. Gab's das nicht sogar schon mal? Ich kann mich da so vage dran erinnern, dass da irgendwann mal was war. Ich weiß es nicht. Und wenn, habe ich es zum Glück vergessen. Verdrängt. Und das wird beim zweiten Mal, wenn es das zweite Mal ist, wird das bestimmt auch nicht. Naja, das Ganze drumherum um dieses Match war auf jeden Fall fantastisch. Vor allem am Ende dann dieses Bild, Blut unterlaufen, CM Punk, Haare ab. Das war schon so aus so einem billigen Horrorfilm, so mäßig so. Ja, vor allen Dingen die Art, wie er da mit den beiden Handschellen am Seil da, an den Seil. Ja, also PG war da, also kinderfreundlich war das nicht. Wie eine Kreuzigung. Kinderfreundlich war das nicht mehr. Und er wird ja auch immer so ein bisschen als der Messias, so ein Sektenführer dargestellt. Und da dachte ich noch, als sie ihn da, wie gesagt, so komisch, fast wie bei einer Kreuzigung fesseln, na, sowas ähnliches gab es doch schon mal bei ECW mit Sandman und Tommy, nee, mit Raven und Sandman war das, glaube ich. Und das war aber so an ein echtes Kreuz gefesselt. Das war natürlich zu extrem. Und das hier kam dem schon, ja, also einigermaßen nah, zumindest. Kinderfreundlich war es nicht mehr. Nee, muss ja auch nicht immer sein. Nee, finde ich sehr schön. Also ich hab da nichts gegen. Also Blut ist immer wieder schön. Natürlich nicht zu viel, aber immer wieder schön. Du bist ja sehr blutrin. Ja. Rey Mysterio hat gewonnen. 13 Minuten 48, genau richtig für die Zeit. Thomas, deine Bewertung zu diesem Match of the Night? Es war für mich nicht das Match of the Night, weil ich habe dem, ich hätte dem normalerweise 3-4 Sterne gegeben, habe aber wegen dieser blöden Pause mit dem Ringarzt einen halben Stern abgezogen und gebe dem deshalb 3¼. Ich gebe 3,5. Viertes, ja, bis zu diesem Match übrigens, die ersten beiden, Thomas hatte ja gestern noch gemeint, wie leicht dieser Pay-Per-View doch zu tippen ist, wie klar das alles ist. Also die ersten beiden Matches hatten wir beide komplett falsch getippt und jetzt beim dritten Match, das war das entscheidende Match, was wir als einziges anders getippt haben, habe ich jetzt meinen Vorsprung mit 1-0 für mich, also ich habe das Tippspiel jetzt schon gewonnen. So gehört sich das. Ja, hast du Glück gehabt, ne? Aber das mit den ersten beiden Matches, das waren auch für mich echte Überraschungen. Ja, aber nicht Überraschungen, die mich jetzt großartig interessieren würden. Bei dem CM Punk Rey Mysterio Match, da hatten wir auch während des Tipps gestern drüber gesprochen, das war in der Tat nicht eindeutig zu tippen. Nee. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass es cleverer gewesen wäre, wenn Rey in die Straight Edge Society ging, aber da er jetzt natürlich 4 Wochen erstmal weg ist und wir dann 4 Wochen lang nichts mit ihm da machen können, haben sie wohl gesagt, nee, dann können wir das auch nicht machen. Zumal ich so dachte, kinderfreundlich, das ist vorher nicht. Zumal ich dachte, Rey Mysterio, so viele Kinder, ich glaube, da macht man die lieber mal glücklich. Ja, gut, aber das kannst du natürlich auch machen mit einer langen Fehde, wo du am Ende der Fehde dann so ein Haar-Match machst. Also ich hätte erwartet, es gibt dann nochmal ein Haar-gegen-Maske-Match und dass dann sozusagen der große Höhepunkt kommt und nicht mittendrin. Ja, in ein paar Monaten hat es für ein Punk wieder Haare, dann können wir das nochmal machen. Du, dann gibst her, wirst es messen. Ja, aber ich vermute, dass die nicht ein paar Monate ist dann zu lang. Ich vermute, dass beim SummerSlam das letzte Match sein wird. Das ist gut möglich. Und dafür ist das dann zu kurz. Das sind aber ein paar Monate. Ja, aber SummerSlam, das ist anders, dann noch nicht so richtig lange Haare wieder. Das reicht nicht. Ne, nur Perücken. Ich bin gespannt, wie CM Punk das jetzt macht, ob der sich jetzt eine Vollglatze schneidet, ob der seinen Bart dran lässt oder ob er den auch abschneidet. Und oder ob der so kurze Stoppelhaare dann haben wird. Rasiert er sich die Brust? Das ist jetzt ja die große Frage bei SmackDown. Ja, was soll ich dazu sagen? Das vierte Match. Das letzte Match vor der ersten Hälfte. Es ging um die Unified Tag Team Title. Hart Dynasty trifft auf Chris Jericho und The Miz. Das Match ging 10 Minuten 43. Ich war von diesem Match etwas enttäuscht. Ehrlich, ich habe da sehr viel Positives drüber gelesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war ein sehr schnell geführtes Match. Ich fand das richtig gut. Also für mich war das, also die drei besten Matches waren für mich der Main Event, Punk Rey Mysterio und dieses Tag Team Match. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Was natürlich ein bisschen komisch war, das Publikum wollte unbedingt Chris Jericho bejubeln und die haben also immer Y2J gerufen, egal was passiert ist. Und dadurch ist dann, wenn Hart Dynasty zum Beispiel Tyson Kidd oder so Comeback gemacht haben im Match, das wurde dann nicht bejubelt, da war es dann ziemlich still. Das zum Beispiel ist ein negativer Punkt des Matches, Obwohl die auch tolle Moves hatten, gerade der Tyson Kidd hatte einen genialen Move gegen Chris Jericho. Ist ein bisschen schade, dass das nicht so dass rüberkam. diese Stimmung im Match nicht wirklich toll war. Also es war total wirr. Ja, es war ein schnell geführtes Match. Da habe ich an sich nichts gegen. Aber es war irgendwie, das Match war geführt, als ob das ein Wochenshow-Match wäre, was irgendwie 4 Minuten hat und man muss möglichst schnell irgendwelche Sachen machen. Ich hätte mir eher gewünscht 15 Minuten und dann irgendwie mit Psychologie und groß und ganz und nicht irgendwie schnell ein paar Match-Attacken runterleiern und fertig. Also so schlecht, wie du das jetzt machst, war das Match nicht. Das Nee, Match ich war fand's auch sehr nicht gut. schlecht, aber ich fand's nur noch nicht Vor allen Dingen fantastisch. gab vor allen Dingen vom Aufbau her war das schon so, dass die Heels dann halt vor allen Dingen David Hart Smith in ihrer Ecke gehalten haben. Was ein bisschen komisch war, ist, dass Natalya als Babyface Begleiterin irgendwann mal sozusagen so eine Betrugsattacke gestartet hat. Das war nicht ganz sauber von Führung. Aber gerade in der zweiten Hälfte des Matches, die Near Falls, fand ich alle sehr gut. Da war ich bei vielen dann tatsächlich, dachte ich, das war's jetzt. Und da war ich dann wirklich überrascht, dass es da doch so viele Kickouts gab. Und an der Stelle hat mich das Match richtig dann auch gepackt. Hattest du gerade David Hart Schmidt gesagt? Okay. Ja, schlecht fand ich es ja auch nicht, aber dass du das jetzt besser findest als Ray gegen Punk, kann ich mal wirklich gar nicht verstehen. Ne, besser nicht. Ich habe es gleich bewertet. Auch mit 3 Viertel Sterne. Ach so, dann ist der Main Event wahrhaftig dein Match of the Night? Main Event fand ich sogar noch ein bisschen besser. Okay. Das Match bekommt von mir. Habe ich ja gesagt, bei Punk gegen Ray, dem hätte ich eigentlich 3 oder 4 gegeben, dem habe ich aber wegen dieser Geschichte da mit dem Arzt einen halben Stern abgezogen. Bin sehr gespannt auf die Torch-Wertung. Also ich gebe diesem Tag Team Match 2 3/4 Sterne. Du gibst 3 Einfälle. Okay. Das fünfte Match. Edge gegen Randy Orton hatte ich mich sehr drauf gefreut, habe ich sehr große Erwartungen dran gehabt. Ja, was soll ich sagen? Du, 12 Minuten 49 ging der Schrecken. Ich fühlte mich teilweise so ein bisschen an Senioren-Wrestling erinnert, weil das alles so langsam ablief. Dann wollte Randy Orton da einen RKO zeigen. So, Und jetzt musst irgendwie. du dich aber mal entscheiden, ne? Jetzt hast du in dem Match vorher gesagt, das war dir alles zu schnell und jetzt ist dir alles zu langsam. Was jetzt? Ich habe ja nichts gegen schnell, aber irgendwie muss da Psychologie rein. In dieses Match irgendwie, ich weiß nicht, das hatte Psychologie, aber das war irgendwie total. Also, es ging gar nicht. Randy Orton wollte dann den RKO zeigen und dann mit seinen Fäusten wieder auf den Boden gehauen. Ich weiß nicht, ob er da einen Krampf im Arm hatte oder so. Irgendwie ging das wohl nicht mehr, dann war er da 5 Minuten ganz schlapp runterhängend. Das wirkte total, ich weiß nicht, das war absoluter Mist irgendwie. Ja gut, das mit dem Arm, da konnte er nun nichts dafür, beziehungsweise er konnte schon was dafür. Er hat sich ja tatsächlich eine Verletzung im Arm beigezogen, als er diese typische Randy Orton-Bewegung macht, wenn er da auf dem Boden ist und mit beiden Armen dann auf die Ringmatte haut, mit voller Kraft. Und dabei hat er sich dann beim rechten Arm, weiß ich nicht, die Schulter ausgekugelt oder so. Ist also nicht ganz so schlimm als Verletzung, wie das erst aussah. Und danach konnte er, dann hat er quasi alle Gefühle raus aus dem Arm und konnte nichts mehr machen. Und dann hat er auch dem Ringrichter entsprechend Bescheid gesagt und der hat dann auch ja dieses komische X-Zeichen gemacht und gleichzeitig haben sie gesagt, okay, dann müssen wir das Match anders als geplant jetzt vorzeitig beenden. Und dann haben sie halt die Sequenz mit dem Double Countout gemacht. Das Match war ja anders geplant. Naja, okay, mal davon abgesehen, fand ich die 10 Minuten davor auch recht langweilig. Ich fand das ganze Match recht langweilig. Das lag unter anderem daran, dass das Publikum ganz still war. Zum anderen war das nun noch nicht gerade das fantastische Match, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, bis zu dem Zeitpunkt nicht. Man weiß jetzt nicht, wenn die jetzt wie geplant. Naja, es waren schon 10 Minuten vorbei. Selbst wenn die jetzt, also, so lange hätten die nicht mehr bekommen können. Selbst wenn sie jetzt noch fünf Manchmal braucht Minuten man ja so hätten. einen Aufbau, um dann wirklich die Schlussszenen dann wirklich. Ja, aber wenn 10 Minuten langweilig war, dann können da jetzt 5 Minuten nicht mehr das ganze Match zu einem guten Match herausreißen. Auf jeden Fall für mich nicht. Ja, bei mir ist das anders. Also wenn entsprechend das Ende ist, kann so ein Aufbau auch Sinn machen. Das ist dann alles, wie gesagt, die Frage der Psychologie. Naja, großen Aufbau habe ich da jetzt auch nicht drin gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, bis zu diesem komischen Verletzung da. Aber 12 Minuten 49, Double Countout, Senioren-Wrestling, sage ich nur. Ich gebe einen Stern. Ich habe dem 2 Sterne gegeben. Mhm. Ja, Randy Orton wirklich schlimm verletzt. Das ist dann wohl auch die Story des Pay-Per-Views. Weiß man jetzt noch nicht, wie lange er ausfällt. Das könnte jetzt sein, dass er tatsächlich dann nur 4 Wochen oder 2-3 Monate. Und die Frage ist tatsächlich, WWE hat ja einen großen Fehler gemacht mit dem nächsten Pay-Per-View. Fatal 4-Way. Und das heißt ja, die beiden Champion-Matches sind jeweils Matches mit 4 Wrestlern, die um den Titel kämpfen. Und das heißt natürlich, man muss auch 4 Leute zusammenbringen. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Man hat so wenige Leute und dann setzt man sowas fest. Matches auf der Karte auch noch Wrestler haben. Wer ist denn jetzt, nachdem Randy Orton raus ist, neben Cena und Sheamus, wer sind denn die anderen beiden, die überhaupt noch um den Titel mitkämpfen können? Edge und... Und wer ist der vierte? Mark Henry. Mark Henry könnte sein. R-Truth könnte noch sein. R-Truth nicht. Nee, das glaube ich nicht. Das werden sie nicht machen. Was ja ein bisschen schade ist, was man so ganz vergisst, dass der bei Raw ist, das wäre jetzt natürlich, die Verletzung für Orton wäre jetzt natürlich eine Chance, mal John Morrison ein bisschen zu pushen, ne? Ja, glaube ich aber auch nicht. Aber der ist ja vollkommen in der Midcard abgetaucht, wenn er überhaupt mal auftaucht. Ja, der war beim Pay-Per-View ja auch gar nicht. Aber das ist schon, dadurch, dass WWE so wenige Leute hat, ist natürlich eine Verletzung von einem Menschen, der dann länger weg ist, ist schon richtig ein großes Problem. Ja, vor allem beim Randy Orton. Bei SmackDown ist es natürlich noch schlimmer, aber bei Raw ist es auch nicht besonders gut. Ja, hier haben wir wieder falsch getippt, also 2-1 für mich bisher. Ja, haben ziemlich viel falsch getippt. World Heavyweight Championship Match. Jack Swagger trifft auf Big Show. Das lang ersehnte Match. 5 Minuten 4 Sekunden ging das Ganze nur, bis Jack Swagger sich dann den World-Titel geholt hat und damit auf Big Show eingeschlagen hat, um disqualifiziert zu werden. Und damit den Titel gleichzeitig zu behalten. Das heißt, zum einen, dass beim nächsten Pay-Per-View irgendwas mit No Disqualification folgt. Zum anderen natürlich, dass es dann Fatal 4-Way ist. Fatal 4-Way wird sowieso ohne DQ sein. Ja, das hat mit dem hier jetzt, denke ich, nichts viel zu tun, aber bei den nächsten Pay-Per-View ist Fatal 4-Way, aber offensichtlich wird die Zeit, bis der Pay-Per-View kommt, damit überbrückt, dass es weiterhin die Fehde zwischen Jack Swagger und Big Show gibt. Ja, und danach gibt's dann noch irgendwie Chokeslam auf den Stuhl und so und einen Knockout-Punch. Ja, das war eine Katastrophe, also das war wirklich eine Frechheit. Ein Stern. World-Titel-Match auf einem Pay-Per-View, so ein quasi Nicht-Match. Das war ja eigentlich kein Match. Das war ja naja, auf jeden Fall haben wir uns nicht gelangweilt. Storyline-Segment. Das war eine Katastrophe. Man muss das immer positiv sehen. Ich kann da nichts Positives dran erkennen. Positiv war, dass wir uns keine 10 Minuten langweilen mussten. Ja. Was ich allerdings positiv sagen muss, es gab einen guten Move von Jack Swagger gegen Big Show. Gab so ein Spear-ähnliches... Nur, dass er da nicht zurückgefallen ist, sondern so nach vorne. Das war sehr gut. Das sah spektakulär aus. Aber da ist Big Show richtig in Bewegung gekommen. Das war ganz gut. Und was auch ganz nett war, als Big Show am Anfang Jack Swagger mit einem Wrestling-Move, also einem klassischen Wrestling-Move, überlistet hat, ist Swagger dann raus aus dem Ring und dann hat Big Show noch diese Push-Ups gezeigt, die Jack Swagger sonst immer zeigt. Und Liegestützen. Was er für ein toller Athlet ist. Da hätte ich nicht gedacht, dass er das überhaupt hinkriegt bei seinem Gesicht. Liegestützen nennt sich sowas. Genau. Push-Ups, ja. Push-Ups sind, glaube ich, im Sitzen, oder nicht? Nee, Push-Up ist das englische Wort für Liegestütze. Das, was du meinst, ist Sit-Up. Ach so, okay. Ein Stern für dieses Match. Habe ich auch gegeben. Ja. Das siebte Match ist das Women's Championship Match zwischen Maryse und Eve Torres. Eve Torres gewinnt nach 5 Minuten 4 und ich habe keine Ahnung, was für ein Move. Was hat die denn für einen Move? Weiß ich nicht mehr. Haben wir schon wieder vergessen. Einen Stern. Ich meine, das war jetzt keine Katastrophe, aber ich kann mich ehrlich gesagt an einzelne Moves nicht erinnern. War das nicht irgendwie ein Roll-Up? Ich kann mich daran erinnern, dass Maryse diesen DDT zeigen wollte und ja, vielleicht ist er dann irgendwie so ein Roll-Up gewesen. Das ist gut möglich. Ja, Ein Stern. Ich habe dem 1,5 Sterne gegeben. Ich fand es jetzt nicht so eine Katastrophe, aber es war natürlich unterdurchschnittlich. Ich hätte übrigens es besser gefunden, wenn man das Frauenmatch vor dem Swagger Big Show Match gezeigt hätte, wenn man da die Reihenfolge gewechselt hätte, weil dann wäre das Publikum schon gleich vor dem Swagger Big Show Match mit ziemlich niedrigen Erwartungen und dann wäre die Enttäuschung da vielleicht nicht ganz so groß gewesen. Nö, also das ist ja eigentlich immer so. Ich meine, nach Edge gegen Randy Orton waren da jetzt auch nicht gerade groß in der Erwartung. Ist ja immer so, dass das Frauenmatch nochmal vor dem großen Main-Event so ist, so als schnell eben auf Klo und so. Genau, aber in dem das Fall ist ja ganz normal. Hätte ich die Reihenfolge geändert. Ich nicht. Ich wohl. Das haben wir nochmal richtig getippt. Was? Das ist ja auch interessant. Naja, gut, das nächste haben wir ja auch richtig. Ja, die wichtigen Matches haben wir alle richtig getippt. Ja, das kannst du mal sehen. Achter Match, der Main-Event. I Quit, Batista gegen John Cena. Bei diesem Match war ich auch kurz vorm Aufgeben teilweise. Ja, warst du vorm Aufgeben? Teilweise. Aufgeben? Wolltest du aufhören zu gucken oder was meinst du mit Aufgeben? Nee, ich weiß nicht. Ich habe ja versucht, immer positiv zu denken. Das mache ich sowieso immer. Ich habe immer sehr große Erwartungen bei diesem WWE-Paper. Ich merke dann immer, dass das der letzte Mist ist. Und dann versuche ich immer, meine hohen Erwartungen ein bisschen runterzuschrauben und immer positiv zu denken. Und hier habe ich das fast aufgegeben. Ich hatte nämlich auch an dieses Match sehr hohe Erwartungen, nachdem das, ich glaube, Last Man Standing Match mir letztes Mal recht gut gefallen hat. Ich glaube, da habe ich irgendwie 4 Sterne oder so gegeben. Ja, das war weiter drunter hier. Das ist schon mal eine Leistung. Auch hier gab es wieder eine große Unterbrechung mit dem Arzt. Batista meinte dann, da gab es so einen Power Slam durchs Kommentatorenpult. Cena hatte da dann so eine kleine Platzwunde. Musste der Arzt natürlich wieder kommen. Batista meinte dann zum Ref, frag ihn mal, ob er aufgeben will. Und der Ref bleibt dann natürlich erstmal doof stehen und läuft ein bisschen hin und her. Und er sagt dann auch noch zum Arzt, du kannst nachher gleich nochmal wiederkommen, weil der Cena wird dich dann nochmal brauchen nach dem Match. Ja. Das fand ich dann ganz witzig. Hier hat mich die Unterbrechung nicht ganz so gestört wie bei dem... Hier hat es mich fast noch mehr gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Punk Ray Match, weil das halt da außerhalb war und da war genug drumherum passiert und die Pause war nicht ganz so lang. Hier hat es mich fast mehr gestört, weil so ein I Quit Match ja doch eher brutaler ist. Bei so einem normalen Match finde ich das noch nicht so dramatisch. Beim I Quit Match geht es ja darum, den Gegner so weit zu bringen. Ja, war so mehr anders. Ja, und dann ging das durchs Publikum. Da gab es dann ein Power... Na, dann wurde Batista über so eine Absperrung da geworfen, über auf ein paar Security-Männer. Ich habe auch keine Ahnung, warum die Security-Männer da direkt standen. Ja, das war ein bisschen... Ich meine, denken die, okay, da fliegt gleich einer runter, dann stellen wir uns hier mal hin und kriegen den voll ab. Was sagst du? Ich weiß nicht, warum die da standen. Ich meine, haben die gedacht, okay, da fliegt gleich jemand runter, stellen wir uns das mal direkt vor, vielleicht kriegen wir ja was ab. Ich weiß es nicht, es war auch ganz komisch, weil es war irgendwie oft an dieser Stelle, wo diese Brüstung war, auch so ein Schild No Standing. Also wahrscheinlich, dass man unter dieser Brüstung sich nicht hinstellen soll und ich weiß nicht, ob das normal für die Arena ist, ob das wirklich so eine Sicherheitsanweisung ist. Nee, das war alles abgesperrt, damit das da möglichst frei ist. Gemacht war, weil die wussten, dass sie da halt diesen Spot zeigen wollten. Nee, das war extra gemacht, das war ja auch abgehangen da. Meinst du das? Ja, da gehe ich ganz stark von aus. Ich glaube nicht, das wird wohl sonst normaler Ausgang sein. Da hang ja auch so ein Tuch vor. Ja, es gibt aber manchmal in Stadien oder in Hallen auch solche Schilder, wo man sich nicht hinstellen darf wegen der Feuerschutzbestimmungen, weil du dann darfst du bestimmte Wege nicht verstellen und so. Und das Schild sah mir irgendwie nicht improvisiert aus. Das sah wie so ein ganz normales, professionelles Schild halt aus. Aber naja. Ist ja auch egal. Jedenfalls, der Spot war im Prinzip okay. Das war schon klar, natürlich konnte man sehen, dass es gestellt war, aber ist ja egal. Ja, und dann kam es zu einem Spot, wo ich mir schon direkt am Anfang dachte, als ich die Autos da gestehen habe, direkt als das Pyro kam, okay, da wird bestimmt noch was kommen. Ja, er hat dann Cena da irgendwie da an dieses Set da gesetzt, hinter das Auto, wo ja diese Lichterketten sind. Ist er dann mit dem Auto reingefallen, kabums, kabums, die Kameraführung war so intelligent gemacht, interessanterweise war natürlich gerade so da eine Kamera eingerichtet worden, dass das gerade vorne aufs Auto zeigte, eine sehr interessante Ansicht übrigens. Ja, gab es dann kabum, kabum Effekte, Cena ist wohl irgendwie weggegangen, das konnte man bei der intelligenten Kameraführung auch nicht sehen. Batista blieb da dann eine halbe Ewigkeit im Auto sitzen, ich weiß nicht warum, da irgendwas Interessantes im Radio lief. Der war noch von dem Sturzfall ziemlich mitgenommen. nochmal ein bisschen erholen. Und der hat ja jetzt gerade Cena erst fertig gemacht gehabt. Ja, Cena kommt dann irgendwie von hinten, holt ihn da raus, haut ihn dann mit dem FU aufs Dach. Batista will nicht aufgeben, also steigt er mit Batista da auf das ganz obere Autodach und will ihm einem FU durch die Rampe zeigen, worauf Batista aufgibt. Nachdem er aufgegeben hat, gibt es diesen FU noch durch diese Rampe. Das war natürlich alles wieder da bereit gemacht. Recht weicher Boden sah so aus, wo da ist er dann halt durch diese Rampe durchgekracht. Das sah aber gut aus. Also kann ja, man das sah da gut aus. Das haben sie schon. Damit hat man jetzt einen Grund, Batista da rauszunehmen. Ja, aber es ist komisch, dass es heißt, dass er noch 3 bis 4 Wochen dabei wäre und auch noch bei Hausschuss und so ist. Das ist eigentlich dann zu früh, jetzt so eine Verletzung zu haben. Jetzt muss man mal abwarten, ob er zum Beispiel morgen bei Raw noch dabei ist oder ob er dann wirklich nur noch die Hausshows macht als Publikumsmagnet und aber im Fernsehen als schwerverletzt rausgeschrieben wird. Das weiß ich nicht. Das ist alles ein bisschen mysteriös im Moment. Mhm. Thomas, deine Bewertung? Ich fand, das war, obwohl so ein paar Spots waren, die mich geärgert haben, so speziell das mit dem Auto anfahren, das fand ich sehr ärgerlich. Ich fand trotzdem, das war auch mit über 20 Minuten würdiger Main Event. Und ich habe dem 3,5 Sterne gegeben. 20 Minuten 32, es war ein nicht ein schlechtes Match, aber es war entsprechend der Erwartungen, vor allem für dieses Ende der Fehde war das gar nichts. Das Last Man Standing Match war um Längen besser. Es war nicht schlecht, aber es war nicht Main Event würdig. Also ich hätte gerne das Hair vs. Straight Edge Sledge Pledge Match im Main Event gehabt. 3,5 Sterne hierfür. Ja, das Tippspiel habe ich 4-3 gewonnen. Für den Pay-Per-View gibt es so den Daumen zur Mitte. Man kann sich unterhalten lassen, aber man sollte nicht zu hohe Erwartungen haben. Oh, das ist interessant. Also deine Bewertungen sind schwächer als meine, aber ich gebe dem Pay-Per-View den Daumen nach unten. Nö, also ich habe mich ja unterhalten gefühlt. Davon her kann ich da jetzt keinen Daumen nach unten geben. Also ja, beim gut, Gucken, ich habe mich beim Gucken selber, habe ich mich gar nicht mal so stark aufgeregt, außer beim Main Event. Aber im Vergleich zu anderen Pay-Per-Views fand ich schon deutlich schwächer. Und wenn ich mich da entscheiden muss, ob ich mir jetzt die DVD von der letzten oder von der jetzigen Veranstaltung kaufen würde, dann lieber von der letzten. Was waren die letzte überhaupt? WrestleMania. Nee, war nicht noch was anderes dazwischen? Nein, Thomas, WrestleMania, das ist klar, dass du dir eher... Ach nee, Extreme, so, ja, nee, Extreme Rules. Extreme. Was war denn... Extreme Rules. No Way Out ist doch zwischen WrestleMania... Nein, das ist Royal jetzt... Rumble oder WrestleMania, nein, das ist jetzt Elimination Chamber, aber es gab auch noch Extreme Rules vorher. Mit dem also Last Man Standing. Ich würde mir auf jeden Fall eher Extreme Rules oder Elimination Chamber die DVD holen als von diesem. Ich würde mir, sagen wir es mal ganz anders, ich würde mir von jedem anderen Pay-Per-View, der bisher in diesem Jahr war, eher die DVD holen als von Over the Limb. Es war bisher das Schwächste und ich habe es ja schon am Anfang gesagt, ich kann mich nicht erinnern, was nach December to December an Pay-Per-Views war, was auch so schwach war. Ja, ich würde Hell in a Cell noch sagen, weil ich mich bei Hell in a Cell sehr darüber aufgeregt habe mit diesen Hell in a Cell Matches alles. Naja. Ja, aber Hell in a Cell ist mir nicht so negativ in Erinnerung geblieben. Ja, doch, das würde ich dann auch zunehmen. Das hab ich ja jetzt natürlich gerade erst gesehen. Wenn vielleicht bei Hell in a Cell habe ich mich mehr drüber aufgeregt, muss ich sagen. Was hast du bei Hell in a Cell? Mich mehr drüber aufgeregt. Da macht ja nichts. Das heißt ja nicht, dass es schlechter ist. Thomas, jetzt möchte ich aber gerne die Torch-Bewertung haben. Ja, ich muss jetzt erstmal hier das Hemd zuknöpfen, das ich gerade gebügelt habe. Ach so. Und du könntest ja in der Zwischenzeit nochmal erzählen, wir haben ja vorhin schon gesprochen, wer denn eventuell der vierte Mann im Fatal 4-Way bei Raw ist. Wer ist denn deiner Meinung nach im Fatal 4-Way für SmackDown? Man muss dazu jetzt erklären, die haben das erklärt bei dem Pay-Per-View, die haben Werbung gemacht für den nächsten Pay-Per-View, das Fatal 4-Way. Alle TL-Matches, ich hoffe nicht, dass das so gemacht wird wie Night of Champions, dass jetzt auch ein Fatal 4-Way um den Intercontinental würde noch gehen, aber nicht irgendwie Fatal 4-Way um den Tag Team, wobei ein Fatal 4 Tag Team Match hat man auch schon lange nicht mehr gesehen, aber ich hoffe nicht, dass alle Titel ausgekämpft werden und dann da zigtausend Fatal 4-Way. Ich habe ein Fatal 4-Way Tag Team gesehen vor. Hm? Ach, hörst du mal? Was? Ich kann mich nicht erinnern, jemals ein Fatal 4-Way Tag Team gesehen zu haben. Doch, klar. Doch, das gab's schon zigtausend Mal. Zum Beispiel jetzt bei Unforgiven 2001 gab's das im Opener. Sowas gab's schon zigtausend Mal, Thomas. Elimination oder einfach so eintacken, das gab's schon zigmal. Zigtausend Mal würde ich widersprechen. Zigtausend Mal kann ich mir nicht. Sehr oft. So, dann ja, im SmackDown Fatal 4-Way. Achso, du musst die Frage noch beantworten. Wer macht denn jetzt bei dem Fatal 4-Way im... Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Im SmackDown Fatal 4-Way werden natürlich Jack Swagger und Big Show mit dabei sein. Ja, das ist klar. Und jetzt wird's schwierig. Ja, ich weiß nicht, ob CM Punk unter Umständen auch. Er ist ja an sich noch in seiner mit seiner Fehde von mit Dingens da beschäftigt, ne? Ja, man weiß nicht, ob es jetzt vorbei ist oder nicht. Undertaker, naja, wohl eher nicht, ne? Er scheint ja im Moment nicht da zu sein. Er hat ja auch, als er bei Raw da aufgetreten ist und nur diesen einen Chokeslam gezeigt hat, das war ja wohl ein Symbol dafür, dass er wohl wirklich ganz stark angeschlagen noch ist, wenn er nicht mehr hinkriegt als nur einen Chokeslam. Ja, davor hatte Edge aber noch ein großes Match, also das war jetzt schon... Ne? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, es ist sehr schwierig. Du hast jetzt bisher nur zwei genannt, wer sind denn Nummer 3 und Nummer 4? Ich habe keine Ahnung, wer da noch rein könnte. Das ist das Problem, ne? Man fährt bei SmackDown, hast du im Prinzip so auf dieser Ebene, um den Titel hast du kaum Konkurrenten. Ja, und das Problem ist, Big Show ist ja noch nicht mal jemand Gutes, also Jack Swagger, da will ich nichts zu sagen, der ist als Champion recht gut, finde ich. Aber da hört's dann noch auf. Ja, das ist das große Problem. SmackDown hat keine Babyfaces. Rey Mysterio ist jetzt dann erstmal eine Weile weg. Den könnte man sonst auch reinsetzen. CM Punk ist an sich in seiner Fehde mit Rey beschäftigt. Jetzt mit Kane? Auch reinsetzen. Jetzt mit Kane, was auch wiederum blöd ist, weil man CM Punk genauso gut mit in das Titelmatch hätte setzen können. Ja. Und dann gibt's ja noch Intercontinental und all so ein Mist. Ja gut, bei Intercontinental, da hätte man ja zumindest mit, sag ich mal, Ja, da hätte man genug, das stimmt schon. Also Christian hat man da... Cody Rhodes. Klar hat man da... Wen hat man denn eigentlich noch? Cody Rhodes. Ja, genau, Cody Rhodes hat man da. Dann sind da ja noch Drew McIntyre, könnte man ja auch nochmal da mit verwursten und gegebenenfalls auch mit Hardy, also da könnte man ein bisschen was machen. Aber für den Haupttitel ist schwierig. So, also finden wir keine vier Leute. Das heißt, das SmackDown-Titelmatch fällt wahrscheinlich aus. So, dann wird das heißt, dass wir am Freitag bei SmackDown sehr gespannt sein dürfen, wer da denn so rein kann. Thomas, ich hätte jetzt gerne die Bewertung. Ja, ich bin jetzt hier vom Rechner, ich werde dir das mal sagen. Also, erstes Match, Drew McIntyre gegen Kofi Kingston, 1,75 Stern. Habe ich 2,5. Ted DiBiase gegen Art Roos, 1,25 Stern. Habe ich 2,5, ja. Rey Mysterio gegen CM Punk, 3,25 Stern. 3,5. Art Dynasty gegen Mist und Jericho, 2 Sterne. Habe ich 2,75. Siehst du, hat er auch nicht so gut bewertet. Fand er auch nicht so gut. Orton gegen Edge hat er nicht bewertet, wegen dieser Verletzung. Ja, finde ich in Ordnung. War ja auch recht schrecklich. Swagger gegen Big Show, 1,25 Stern. 1 Stern, 1,25 ist schon fast wieder zu viel. Eve gegen Maryse, 1 Stern. Habe ich auch. Batista, 2,75. Und dann kam am Ende noch Sheamus raus. Hast du das eigentlich erzählt bei deinem Review? Ne, das habe ich ganz vergessen. Das stimmt schon. Das war überraschend. Ja, Sheamus ist natürlich auch noch im Fatal 4-Way, aber das hatte ich ja schon gesagt. Ja. Ja. Ja, siehst du, der fand den Main Event auch weit nicht so gut wie du, ne? Nee. Der hat auch das, also der hat genau wie ich, was ich ja auch richtig finde, dass CM Punk gegen Rey Mysterio am besten bewertet. Dann nach dem Main Event und das Hard Dynasty und so fand er jetzt auch nicht so fantastisch auf dritter Stelle. Also der hat andere Sternwertung wie ich, aber jetzt so von der aufsteigend her, was er am besten fand und so, ist das eigentlich genauso wie bei mir. Ja, das ist unterschiedlich. Bei ihm ist das dann eher so, bei dir, der Dave Meltzer ist eher so in der Richtung, wie ich da sind. Also der macht ja auch immer diese Umfragen, sagt den Leuten, schickt mir mal eine Mail, wie ihr das fandet und was das beste und schlechteste Match war. Und da ist von auch von den Leuten, die da geguckt haben, die meisten haben als bestes Match Cena Batista angegeben. Was ich gar nicht verstehen kann, wirklich gar nicht. Cena Batista, ich gucke gerade nochmal durch. Und dann hat hier einer Punk Mysterio. Was ganz interessant ist ich habe bei Moonsault ja mal geguckt. Batista Cena. Also das meiste ist Batista, Cena und ein bisschen was ist Punk Mysterio. Das schätzen die Leute ziemlich ähnlich ein. Jetzt bei Moonsault, da habe ich heute für das CM Punk Rey Mysterio abgestimmt. Da wollen wir mal auf das Ergebnis gucken. Das Ergebnis bei Moonsault, bei Best in Match, ist nämlich recht interessant. Da haben 25, ja, 40% haben für Ray CM Punk abgestimmt, das ist sehr gut. 34% haben interessanterweise für das Tag Team Match abgestimmt. Kann ich nachvollziehen, kann ich auch sehen. Und für den Main Event Cena Batista haben nur 11% abgestimmt. Naja. Also Fazit der Sendung, das beste Match eindeutig, das CM Punk gegen Rey Mysterio. Fand ich nicht, aber... Ja, es gehört sich aber so. So, jetzt will ich nochmal ganz kurz hier bei den Wrestling Newsfeeds gucken, ob es noch irgendwelche anderen Wrestling News gab. Machen Sie das? DVDs. Jim Ross kommentiert die Kündigung von Kalito. Ach, das fand ich übrigens auch noch interessant. In einem Match, in dem Match von Ted DiBiase, da hat der Michael Cole ganz kurz gesagt, und Ted DiBiase hätte ja letzte Woche auch zwei Leute bezahlt, damit die ihm jemanden fertig machen. Da hat er ganz explizit nicht gesagt, dass das Kalito und Primo waren. Und die haben auch die diese Kündigung von Kalito dementsprechend nicht angesprochen. Das fand ich bemerkenswert. Ansonsten fand ich bei den Kommentatoren auch noch bemerkenswert, wie katastrophal schlecht Matt Stryker wieder war und wie schlimm mittlerweile die Streitigkeiten zwischen Jerry Lawler und Matt Stryker sind. Also die können sich auch im wahren Leben nicht ausstehen. Ja, stimmt. Die haben sich auch schon das ein oder andere Mal, ich kann mich da noch an einen Shut-Up erinnern und so, also das... Ja, das finde ich mittlerweile, das wird schon störend, weil das dann zu sehr von den Matches ablenkt und das darf natürlich durch einen Kommentar auch nicht passieren. Ja, so ist das. So, was findest du Matt Stryker wirklich so schlecht? Ja, ich verstehe das gar nicht. Der war, als er anfing bei ICW, war der super. Da war der richtig klasse, so mit seinen komischen Kommentaren und das ist ganz schlecht geworden jetzt. Also jetzt hat er 3 Pay-Per-Views hintereinander wirklich ganz schlechte Leistung gebracht. Oh, das ist ja auch interessant. Was? CM Punk hat sich beim Pay-Per-View auch eine leichte Verletzung zugezogen. Steht hier Bart. Aus eigener Handlung? Ja, ja. Ich weiß es nicht, ich muss das gerade mal hier anklicken. Machen Sie das? Also da ging es nur um die Platz und diese mit 13 Stichen dann halt genäht haben. Ja, gut, das haben wir ja alle gesehen. Ja. So. Die Platzwunde von CM Punk ist angeblich nicht, wie man denken sollte, durch dieses durch den Zusammenschluss da bei der Zuschauerabsperrung, sondern durch einen Kniestoß von Rey Mysterio zustande gekommen. Und bei Randy Orton ist das wohl eine ausgekugelte Schulter und keinen Vorarmbruch, den sie erst gedacht haben. Der Orton soll, als er hinten dann hinter Backstage gekommen war, soll er ziemlich wütend gewesen sein. Der neigt ja auch dazu, leicht mal auszurasten. Tja. So, und dann sind das Chikara, das ist hier auch wieder nichts, also es scheint sonst nichts. Masao Rusha Kimura, einer der größten Wrestling-Stars der 70er in Japan, ist gestorben im Alter von 68 Jahren. Kennen wir nicht. Den kenne ich nicht. Es gibt die ersten Pläne für den nächsten Pay-Per-View am 20. Juni, Fatal 4-Way. John Cena gegen Sheamus, gegen Edge, gegen Randy Orton, ja, wenn Randy Orton dann noch kann. Und Jack Swagger gegen Big Show, gegen CM Punk, gegen Rey Mysterio. Das ist ja interessant. Okay, dann packt man das da mit rein. Das sind tatsächlich, aber gut, das ist bis 20. Juni, da kann sich noch jede Menge Zeug ändern, ne? Aber das finde ich nicht so schlecht. Nö, ansonsten hat man da ja auch niemanden, ne? Ja. Dann fällt das auf jeden Fall nicht so schlimm auf mit Big Show. Dann kann man den draußen liegen lassen, das ist in Ordnung. Ja. Ja gut, alles andere ist, denke ich, sind keine News, alles andere ist... Ach, es gab noch ein Dark Match bei Over the Limit. Und zwar hat MVP gegen Chavo Guerrero gewonnen. Aha. Das ist auch kein John Morrison. Weshalb man sich die DVD kaufen muss. Ja. Wobei das Dark Match da, denke ich mal, nicht mal drauf ist. Also ich habe das noch nie gemerkt, dass er im Dark Match drauf ist, muss ich ganz ehrlich sagen, bei der DVD. Naja, ja, das war das. Ja, mehr gibt es da, denke ich, nicht zu sagen. War leider ein schwacher Pay-Per-View. Hoffen wir, dass es am 20. Juni besser wird. Und in der nächsten Evans gegen Rampage Jackson. Und Rampage Jackson ist ja auch dann im Juni Gasthost bei Raw. Also wird ganz interessant. Und da werden viele behaupten da ja, dass der Pay-Per-View sogar 1 Million Buys machen könnte. Was tippst du denn, wie viel Buys hat denn jetzt der Over the Limit Pay-Per-View? Wahrscheinlich recht wenige. 200.000 vielleicht, wenn wir Glück haben. Wie viel? 200.000 vielleicht. 200.000, ja. Also es gibt so, die Tipps laufen so, glaube ich, zwischen 150 und 230.000. Ich würde wahrscheinlich vermuten, eher noch unter 200.000. 180 oder so, ich glaub, ja. Ich glaube, die Leute haben jetzt, die hatten WrestleMania und dann kam noch der große Boxkampf mit dem Mayweather. Das kostet ja auch alles, ne? Das wird dann immer sehr teuer, wenn man sich zu viel Pay-Per-Views kauft. Tja. Ja, gibt es sonst noch was zu besprechen? Ich glaube nicht, nein. Dann sind wir, glaube ich, soweit durch, ne? Ja. Ja. Ja. Dann verabschiede dich mal. Ich habe übrigens noch, können wir noch ganz kurz mit in die Sendung bringen, ich habe noch der Trakt weiter gerade gelesen, so. Ja, und, wie ist das? Ist weiterhin sehr gut, also es wird jetzt richtig spannend, also das werde ich noch weiterlesen dann gleich. Ich habe heute Vormittag das an dem Buch von dem Dennis Johnson weitergelesen. Das gefällt mir auch ganz gut. Das muss mal gucken, ob ich das nachher noch durchlese. Das ist ja ein sehr dünnes Buch. Und dann habe ich gestern noch, so in den Musikpausen bei Wetten, das, habe ich die Beatles-Titel-Story im Spiegel gelesen. Die ist ganz hervorragend. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt lese ich mir gerade noch diese Geschichte über Ballack im Spiegel durch. Muss ich mir vielleicht doch öfter mal wieder kaufen. Gefällt mir sehr gut, die Ausgabe vom Spiegel. Hast du gestern Wetten, das geguckt? Ja. War sehr gut, ne? Überraschend, ja. Ich war auch überrascht. Also das Publikum war ja top. Da war ja eine Stimmung, also deutlich besser als vom WWE-Pay-Per-View. Ja, doch. Und das macht dann schon die halbe Miete aus. Und dann waren die Wetten auch recht interessant da. Und, ja, ich habe es nicht ganz gesehen, aber das stimmt schon, war recht gut. Ja, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und üblicherweise, immer wenn ich die letzten Male versucht habe, mir Wetten, das anzugucken, habe ich dann spätestens nach 2 Stunden ausgeschaltet. Und diesmal habe ich wirklich bis zum Ende, obwohl es ja auch wieder über 3 Stunden ging, locker durchgehalten und war sehr gut unterhalten. Hat mir besser gefallen als der WWE-Pay-Per-View. Ja, naja. Ja, mir schon. Das sind andere Sachen. Ich habe vorhin noch ein bisschen Marina and the Diamonds gehört. Und, wie ist die? Das gefällt mir auch sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ist gut. Ja, ich habe jetzt Musik habe ich heute noch nicht so richtig gehört, weil ich jetzt dann mehr die Podcasts mit den Pay-Per-View-Reviews und so mehr angehört habe. Mhm. Naja. Ja, dann verabschiede dich mal, Mirko. Dann müssen wir mal zum Ende kommen, ne? Ja, dann verabschiede ich mich doch mal. Das reicht ja jetzt auch. 2,5 Stunden Programm innerhalb von 2 Tagen. Hast du eigentlich die Show von gestern schon live gestellt? Ja, natürlich. Ja, das ist gut. Hast du denn eigentlich mal die Tippwertung von Oma für den Royal Rumble schon veröffentlicht? Oma wartet da ja noch drauf. Das war eine Sternbewertung. Nein, das habe ich noch nicht, weil es da ein paar Sachen waren, die aktuell wichtiger waren. Das kann man ja immer noch mal. Wir könnten auch mal, wenn du... welchen Royal Rumble habt ihr denn überhaupt geguckt eigentlich? Den neuen, 2010 auf DVD. Ja, dann können wir doch mal in einer der nächsten Shows die Bewertung von Oma durchgehen. Ja, dann musst du dir den nochmal angucken, den Pay-Per-View. Ja, habe ich alles so im Kopf. Ja, ja. Aber natürlich. Habe ich auch immer, aber Oma wartet, dass du das veröffentlichst. Jedes Mal, wenn ich da anrufe, fragst du mich, sind denn meine Bewertungen schon veröffentlicht? Und dann muss ich immer sagen, nein. Vielleicht setze ich mich heute Abend hin und schreibe was. Immer ganz traurig. Vielleicht setze ich mich heute Abend hin und schreibe was. Dann kriegt Oma eine Kopie. Mach das mal. Ja, das war Dropkick Drama. Thomas, bitte mich heute zum ersten Mal Schluss zu machen, sonst bin ich das immer. Ja, Thomas, ich verabschiede mich. Von wem? Achso, du verabschiedest dich. Ja, bonjour, Armbanduhr.